Ein Wunder ist in Bethlehem geschehen, im Stall in einer Krippe fing es an. Ein kleines Kindlein konnte man dort sehen, durch welches Gott so Großes hat getan. Das ist der Tag. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit beginnt. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott sandte seinen Sohn, um uns zu retten. Der wurde Mensch, ja Mensch wie du und ich. Und doch kam er zu lösen Satans Ketten und zu befreien von Sünden dich und mich. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint in deinem Kind. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit beginnt. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, Jesus kam, um unsere Schuld zu büßen. Er litt für uns auf Golgatha den Tod. O komm und wirf dich gläubig ihm zu Füßen. Er heilt auch deines Herzens größte Not. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint in deinem Kind. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit beginnt. Als kleines Kind geboren, zu Bethlehem in jener heiligen Nacht. Du hast aus Liebe uns für dich erkoren. Du hast das größte Wunderwerk vollbracht. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit.